Daher kommt es, dass unter so vielen tüchtigen Köpfen, die in die Gesellschaft eintreten, in größerer Menge sicherlich als in anderen Religionsgemeinschaften, ungeachtet der Ruhe, die sie während ihrer Studien genießen, nur sehr wenige als literarisch Gebildete oder Gelehrte hinausgehen, obwohl es auch am Mangel passender Stellen liegen mag, wo sie sich betätigen könnten. Ferner herrscht großer Mangel an ausgezeichneten Predigern, da man sieht, dass dieselbe Behandlung dem Guten wie dem Unbrauchbaren zuteil wird. Und da das Vorwärtskommen so beschwerlich ist, so begnügt man sich mit der Mittelmäßigkeit. Man kann das Gleiche von der geistlichen Erziehung wie von den humanistischen Studien sagen, welche, da sie sehr zurückgegangen sind, nicht geachtet werden. Im Gegenteil, man macht sich gar nichts daraus. Was die Strafen angeht, so ist es gewiss, dass es keine gibt. Es mag einer tun, was er will und was ihm beliebt, es wird immer auf dasselbe hinauslaufen. Ich lasse die schweren Vergehen beiseite, die ohne Zweifel verheimlicht werden, worüber manches zu erzählen wäre, mit der Begründung, sie wären nicht genügend erwiesen. Doch geschieht dies, um kein Aufsehen zu erregen und damit man in der Welt auch nicht über das reden höre, was nicht offen zutage liegt, zumal die ganze Regierung darauf eingestellt ist, zu vertuschen und Erde auf die Irrtümer zu werfen, als ob Feuer ohne Rauch sein könnte. Nichtsdestoweniger üben sie ihre Strenge an einigen armseligen Geschöpfen aus, die nicht Kraft und Verstand haben, sich zu widersetzen, wovon es nicht an Beispielen fehlt. In anderen Dingen können die Superioren große Übeltaten oder Ungerechtigkeiten begehen, ohne dass man auch nur ihr Kleid antastet. Wenn ein Rektor oder Superior Ungehöriges tut, die Brüder grausam schlägt oder geißelt, die Regeln und Satzungen verletzt, ohne Sinn und Verstand etwas ausheckt oder über den Haufen wirft, die Einkünfte verschwendet oder seinen Angehörigen gibt, so ist die Strafe, die er nach Verlauf vieler Jahre erhält, höchstens die Enthebung vom Amte, wobei es oftmals geschieht, dass seine Stellung noch besser wird. Gibt es jemand, der von irgendeinem Superior weiß, dass er wegen solcher Handlungen bestraft worden sei? Ich habe darüber keine Kenntnis. Zu all diesem könnte man Beispiele anführen, doch ist es nicht angebracht, Personen zu nennen. Es ist wirklich kein seltsamer Fall und denkwürdig zu sehen, wie die Guten ohne Ursache oder um leichter Dinge willen heimgesucht werden, sogar mit dem Tode, weil man glaubt, sie werden nicht reden und keinen Widerstand leisten, wozu sich beklagenswerte Beispiele anführen ließen. Und wie man die Ruchlosen auf sich nimmt, weil sie sich furchtbar und ungeheuerlich machen, woraus erhält, dass die Regierung übel ist. Und ich erwäge in meinem Sinne, damit Gott die Gesellschaft nicht ganz aufgebe, müsste sie jeden Tag unter die Augen treten und er müsste uns heimsuchen für Schmähungen, Kränkungen und Beleidigungen, die ihm angetan werden. Die Gesetze der Gesellschaft sind auf eine so unmäßig hohe Zahl gestiegen, dass es nicht nur unmöglich ist, sie zu beobachten und alle zu übersehen, sondern auch sie zu kennen, woraus sich ergibt, dass die ihnen gebührende Achtung verloren geht. Da sind nicht nur Regeln und Satzungen, sondern auch Dekrete und Kongregationen, Inspektionsreisen und vor allem die Erlasse Roms ohne Zahl und ohne Berechnung, wobei ich sicher bin, dass sie die Tausende überschreiten, was doch für so kurze Zeit eine übertrieben hohe Zahl ist. Wie aber die Zudringlichkeit der Menschen häufig ist, gibt es so ungeschliffene, einfältige Laien, die, weil sie uns mit ihren Almosen und Wohltaten unterstützen, verlangen, dass wir in allen Dingen sofort bereit seien, ihnen mit Rat oder anderem zu helfen, ihre Ehen zu schließen, sie zu beköstigen, ihre Ansprüche bei hohen Herren oder in Prozessen bei Richtern zu begünstigen und wahrzunehmen, sie sogar mit dem zu versorgen, was ihnen gefällt oder notwendig ist. Und das sind die Verrichtungen, womit uns solche Leute beschäftigen. Wie lästig und beschwerlich dies für uns ist, lasse ich erraten. Ich bin überzeugt, eines Tages werden sie verlangen, wir sollen ihnen als Hausmeister, Boten und Hausreiniger dienen, wenn es nicht schon geschehen ist. Und sie werden sagen, das seien Werke christlicher Nächstenliebe. Dabei verweltlichen die unsrigen derart, dass die, welche am meisten in solchen Geschäften bei Freunden, Verwandten und anderen empfohlenen Personen in Anspruch genommen werden, häufiger als notwendig wäre, von Hause fern sind. Dieser Missbrauch ist so weit gediehen, dass viele weltliche und geistliche Herren, wohin sie gehen mögen, einige der unsrigen als sogenannte Beichtiger hinter sich herziehen, gerade als wären sie ihre Kapläne, die in ihren Oratorien Messe zu lesen hätten, ohne dass ein anderes Bedürfnis vorläge, sich ihrer zu bedienen. Allein in der Stadt Valladolid sind mehr als 12 Patres derart angestellt, und man kann sich denken, dass dies eher aus Staatsgründen und, um sich ein Ansehen zu geben, geschieht, denn aus Frömmigkeit, ganz abgesehen von der Ersparnis, die hinzukommt, da es ja viel billiger ist, sich eines der unsrigen zu bedienen, als sich von einer Universität eine bemerkenswerte Persönlichkeit kommen zu lassen. Daraus folgen viele Ungehörigkeiten, weil diese Patres unter dem Schutze der Vergünstigungen, die solche bußfertigen Herren genießen, sich Dinge herausnehmen, die den Regeln widersprechen, wie man jeden Tag erfährt. Ich habe mich weit verbreitet, wie ich ebenfalls ohne Zweifel viel unternommen habe mit der Aufdeckung so vieler Irrtümer in unserer Regierung. Und ich gebe jedem, der Lust hat, zu bedenken, ob nicht noch viele andere zu vermerken wären. Je näher ich mich, wie ich glaube, dem Urteile Gottes sehe, umso mehr bemühe ich mich, ihm ähnlich zu werden. Zweifellos wird dieses Werk Gottes die Gesellschaft Jesu verdorben werden und äußerster Verheerung anheimfallen, wenn er es nicht mit seiner allmächtigen Hand verwehrt und seine Kinder unter Hintansetzung aller Interessen nicht Ordnung und geeignete Mittel anwenden. Sonst wird das Übel so groß, dass man ins lebende Fleisch wird schneiden müssen. Ich flehe zu unserem Herrn, dass er Hand anlege an dieses Werk, sonst halte ich es für sehr schwer, das Ganze zu heilen. Und wer immer dieses liest, halte es für gegenwärtig, dass ich als Mensch irren kann. Doch die Absicht war gut und größer, als man sich vorzustellen vermöchte, die Neigung, die mich getrieben hat, diese Last auf mich zu nehmen und dahin zu schreiten unter Lärmen und Verdruss, die notwendigerweise aus Ansichten folgen werden, die dem, was man in dieser Schrift liest, entgegenstehen.